Punschlied von Friedrich von Schiller. Vier Elemente, innig gesellt, bilden das Leben, bauen die Welt. Presst der Zitrone saftigen Stern, herb ist des Lebens innerster Kern. Jetzt mit des Zuckers linderndem Saft zähmet die herbe, brennende Kraft. Gießet des Wassers sprudelnden Schwall, Wasser umfänget, ruhig das All. Tropfen des Geistes gießet hinein, Leben dem Leben gibt er allein. Eh es verdüftet, schöpfet es schnell, nur wenn er glühet, labet der Quell.